Guten Abend und willkommen bei FM4 La Boom Deluxe. Mein Name ist Sebastian Schlachter und ich begleite euch heute durch die Nacht. Meine Gäste sind heute Roa und Wiz Junior. Zwei Haustiger in Salzburg, die einen richtig guten Musikgeschmack haben und coole Partys schmeißen. Gemeinsam nennen sie sich Bussi Baba. Sie haben noch einen Mix von Sven, einem jungen, ambitionierten DJ, mitgebracht. Ein Rewind kommt auch noch, nämlich von The Hacker. Er war damals 2003 mit dabei beim La Boom Deluxe Auswärtsspiel im Club Mosquito in Timmelkamm. The Hackers Mixes zählen zu den Klassikern und sind absolut zeitlos. Ja, und die ersten paar Platten kommen aus meiner Tasche. Die La Boom Deluxe Nacht ist somit eröffnet. Je ferme les yeux. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis. Le jour ou bien la nuit. Je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Je ferme les yeux. Je me réveille ailleurs. Je suis avec eux. Un voyage intérieur. Peu importe où je suis, le jour ou bien la nuit, je ne suis plus jamais seule. Je n'ai plus jamais peur. Der Track, den ihr gerade hört, ist von Damon G und Bonnie Spacey, heißt Don't. Davor lief der Intro-Track Voyage Intérieur von Miss Kittin und Michael Mayer. Die nächsten Tunes sind von Jamie Jones, Baby Rose, Lopez House, Daniel und Doktor und am Ende habe ich noch einen spitzenmäßigen Klassiker aus dem Jahre 1977. Tracklists und Infos zur Sendung findet ihr auf fm4ORF.at. Für die nächsten 30 Tage bleibt der Sound in unserem Player. Won't you bring out the light? Won't you bring out the light? Won't you bring out the light? We'll be right back. Allez, allez, donne tout ce que tu as. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue à pousser plus fort, plus fort. Saute un peu plus haut, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue à pousser, ressens cet entraînement. Laisse tes muscles, frappe-le plus fort, plus fort, plus fort. Allez, allez, donne tout ce que tu as. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue à pousser plus fort, plus fort. Saute un peu plus haut, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas, continue à pousser plus fort, plus fort. Saute un peu plus haut, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Continue à pomper, ressens cet entraînement. Laisse tes muscles, frappe-le plus fort, plus fort, plus fort. Oh, oh. Supernature. Supernature. Supernature. Ihr seid bei FM4 La Boom Deluxe und von nun an heißt es für die nächsten paar Stunden House Music. Meine Stars of the Show heißen Wiz Junior und Roa. Gemeinsam sind sie Bussi Baba. Das DJ-Duo verbindet die Leidenschaft zu House, ob minimal oder deep, Hauptsache mit einem Lächeln hinter den Text. Sebastian Bründel, a.k.a. Wiz Junior, ist Salzburger. Er fing wie viele Salzburger DJs im Soda Club an, übte dort seine Skills und legte dann auch in Take 5 in Kitzbühel oder P1 in München oder auch in der Red Bull Hangar 7 Outdoor Lounge auf. In Folge zog es ihn nach Schweden, Frankreich und Kroatien. Was wichtig zu sagen ist, immer mit Sonnenbrille und immer mit positiver Energie. Sein Partner in Crime heißt Rolf Wacher, a.k.a. Roa. Er lebt seit 2019 in Salzburg, doch begann seine musikalische Reise in Frankfurt, wo er auch herkommt. Anfangs mit Hip-Hop und dann ab 2002 packte ihn auch der elektronische gerade Beat. In Salzburg lernte er Wiz Junior kennen und damit begann ihre gemeinsame Reise. Die beiden gaben mir 4 Stunden Sound und ich habe sie in ihrem Bussi Baba Office in Salzburg besucht.